A17a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Guten Morgen, Herr Vesper. Entschuldigung, Herr Vesper. Guten Tag, Frau Krieger. Verzeihung, Frau Krüger. Kehler mit E? Ach so, mit Ö. Köhler.